Schnauze! Ab sofort! Verbot des Negatives! Abstand! Guten Morgen, Liebling. Gute Nacht, Liebling. Kannst du erraten, was ich am liebsten tun würde? Nein, interessiert mich nicht. Du hast dein Ehrenwort gebrochen. Interessiert mich nicht. Du hast mich bestohlen. Du Hund, mein Herr, korrupte Kreatur! Sie haben den Südpol entdeckt. Oh, bitte! Nicht mein Verdienst. Fehlurteil. Freispruch. Justizmord. Das auch. Apropos korrupte Kreatur! Baronin, lassen Sie sagen, der Chauffeur solle warten. So? Was mich das Frauenzimmer neuerdings warten lässt. Was sich liebt, das lässt sich warten. Apropos korrupte Kreatur und Südpol. Ich meine Justizmord. Ich habe einmal Leuten hören, dass du damals, als du noch hübsch und knusprig warst, ich glaube in Portugal. Was war in Portugal? Du warst doch Kaufmann damals in Portugal. Und? Stimmt. Was stimmt? Da gibt es korrupte Charaktere. Damals außerordentlich korrupte Charaktere. Da konnte man keinen ungestraft an sein Ehrenwort. Was soll das? In Portugal. So um die Ecke. Jena. Wer? Jena. Wer? Heraus damit! Verzeihung, ich dachte, du hättest jenen nur niedergeschlagen. Oberflächlich niedergeschlagen. K.O. Jeder hätte sich erholt. Hätte blühender ausgesehen als zuvor. Aber jener ist verschieden. So ganz von alleine. So ganz von allein. Hörst du? Ja, ja, so ganz von alleine. Lassen wir. Guten Tag. Mein Name ist Müller von der Firma Herk. Und Sohn, Ich will mal den Direktor Strasser sprechen. Herr Direktor? Ist leider im Augenblick... Na. Wann kommt denn hier der Augenblick, in dem man bezahlt wird? Wann denkt man denn hier, die Rechnung zu begleichen? Oder wird hier geglaubt, die Schulden werden erlassen? Wie? Da ich nur Kellner bin, kann ich diese Frage nicht beantworten. Ich kann nur sagen, es würde uns sehr schwer fallen, zu bezahlen. Wir haben seit 5 Monaten nur einen einzigen Gast. Eine alte Dame, die sich hierher zurückzog, um still leben zu können. Nur ein Gast? Leider. Nur Mut, junger Mann, nur Mut. Die Masse macht es nicht. Qualität ist Trumpf. Einer zählt wie alle. Einer zahlt für alle. Still leben und zurückgezogen? Mit wem hat sie sich denn zurückgezogen? Mit dem Kaiser von China. Na, Kellner. Seit wann ist denn unser Freund und Meister, Direktor Strasser, Besitzer dieses Etablissements, Kaiser von China, Sohn des Himmels? Na dann... Auf Wiedersehen. Au! Na endlich! Der Nächste, bitte! Wie siehst denn du wieder aus? Wie bitte? Und sowas will ein Kellner sein. Also erstens will ich ja gar nicht Kellner und zweitens bin ich ja eigentlich... Kellner! Ob du früher Plakate entworfen, Kunstgewerbler oder dergleichen... Schnee warst. Das geht uns hier nichts an. Hey! Betone ich denn jemals mein Vorleben? Im eigenen Interesse? Bitte? Kaum. Erwähne ich jemals, dass ich früher Offizier war? Betone ich jemals, dass ich eine Hoffnung, nein, mehr als das, eine Erfüllung der europäischen Filmindustrie war, dass ich ein Bon Vivant war? Bon Vivant hat Pech gehabt. Ich verbitte mir das. Das sind gemeine Verleumdungen. Dieser Bon Vivant hat sich dieses Hotel gekauft, weil seine Augen die Jupiterlampe nicht ertragen konnten. Wird gesagt! Halt den Mund! Schluss! Jetzt bist du Kellner! Ob du noch vor einem Jahr Autos verschoben hast? Mit dir! Was soll denn das heißen? Ich meinte nur... Der Zeigefinger hat mir nicht gefallen. Der Zeigefinger! Der Zeigefinger? Das war ja gar nicht der Zeigefinger, das war der kleine Finger. Sogar der kleinste Finger. Au! Zieh dich an! Au! Was sollen denn die Gäste denken? Gäste? Es kommen keine Gäste. Höchstens Vertreter. War einer da? Ja, ein Herr Müller. Ich bin nicht zu sprechen. Er wird wiederkommen! Danke. Pinke, Pinke. Lass mich. Und zieh dich an! Nein! Bitte? Ich schwitze. Im März? Gott, auch im März kann einem heiß werden. Im August werden wir vielleicht frieren. Ja, vielleicht. Vielleicht sicher sogar. Ja, das heißt, wir werden also gar keine Saison kriegen. Möglich? Die Erdachse soll sich ja verschoben haben. Woher willst du denn das wissen? Ich beschäftige mich doch mit Astrologie. Ah, anziehen. Ich muss nur noch meine Schuhe holen. Ein geborener Verbrecher. Die Alte sagt, er hat eine reine Seele. Aber dreckige Füße. Die Erdachse. Die Erdachse. Diese Erdachse. Die Erdachse. Europa. Europa. Europa. Man müsste fort. Hat vielleicht irgendjemand meine Schuhe gesehen? Ich kann meine Schuhe nirgends finden. Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Hotel zur schönen Aussicht? Wie? Ja? Melden Sie mich der Baronin von Stetten da. Wer ist denn? Wer ist denn? Da wird man es noch erleben können, Bewegung. Sie werden es schon noch erleben. Die kommt gleich runter. Wer die? Wer ist denn? Wer ist denn? Zustände? Herr Baron. Was ist der? Was ist der? Im Moment. Welch charmanter Besuch. Ich kann es dir nachfühlen, dass dich mein unerwartetes Auftauchen seltsam berührt. Es war deine Stimme. Ich dachte schon, ich sehe Gespenster. Man darf wohl noch hoffen. Ich bitte um 10 Minuten, nur 10 Minuten. Ja? Herkules, wir fahren in 5 Minuten. Also 5 Minuten. Ich bitte dich um ein Gespräch unter 4 Augen. Ja? 5 Minuten. Hier geblieben. Schwester. Ich begreife ja, dass du mich hast, aber diese Grausamkeit. Ich hätte nicht erwartet, dass du die primitivsten Gesetze des gesellschaftlichen Verkehrs... Kritik! Untersteh dich. Untersteh dich nicht noch einmal. Man sagt zwar, dass Geschwister sich gut verstehen, sozusagen lieben, aber in unserem Falle stimmt das nicht. Es stimmt etwas nicht. Ja, ja. Ja, wir sind alle verrückt. Ich bin nicht verrückt, hörst du? Ich bin nicht verrückt. Ich lasse mich nicht unter Kuratel. Kusch! Gewisse Individuen wollten mich nämlich unter Kuratel. Diese Familie. Ich trage keinen Trauerflor, keinen. Ich bin nicht stolz auf Gespenster. War es eine fröhliche Leiche? Lass die Toten, wenn ich bitten darf. Es gibt doch keine Toten. Wir Menschen haben doch eine unsterbliche Seele. Oh, ja, ich weiß, dass du religiös bist. Kusch! Heraus mit der Hinterlist! Was willst du? Sprich! Sprich! Es geht um ein Menschenleben. Du allein sollst richten, ob dieser Mensch die nächsten 12 Stunden überleben darf oder ob er sich punkt 5 Uhr früh morgen selbst guillotinieren muss. Worum ich dich bitte, ist eine derartige geringfügige Lächerlichkeit verglichen mit eines Menschenleben, das... Ada! Es dreht sich um ein Menschenleben. Ohne mein Verschulden hat mich das Schicksal in eine vernichtende Situation hineinmanövriert. Gestern Abend wurde im Club gespielt. Karten, wie immer. Dort, man spielt ja nicht, um zu gewinnen, jedoch man kann auch verlieren. Ich verlor. Ich spielte bis 5 Uhr früh, aber wen die Götter vernichten wollen, dem hilft auch der gute Wille nichts. Ich verlor. Ada, du bist meine letzte Hoffnung. Du kannst mich begnadigen. Nur du. Es ist meine vorletzte Station. Möglich. Wie viel hast du verloren? 7.000. Und das kannst du nicht. Passé! Und du wolltest mich unter Kuratel. Ada. Kusch! Wir beide standen doch einst so, als wären wir nicht Bruder und Schwester. Erinnerst du dich nicht? Ich will mich nicht erinnern. Ich habe mir meine Guillotine bereits besorgt. Auch die Kugel. Wie grausam du sein kannst. Reichen 3. 3 was? 3.000. Ich bin doch kein Hebräer. Darf man Herrn Baron einladen hier über Nacht? Du könntest dann theoretisch von hier telegrafisch, falls ich dir die 3.000 genehmigen sollte. Strasser, ein Zimmer, ein Gast. Du hast dich nicht verändert. Keine Komplimente, bitte. Du hast schon als Kind Tiere gequält. Ada, es geht um 7. 3 kosten mich den Kopf. Diesen Kopf. Strasser, führ den Maron auf sein Zimmer. Sonnenseitig. Egal, alles. Nur nicht Mond. Sonst fängt er an zu wandern. Ich darf doch bitten, nicht vor dem Personal. Aber unter uns, unter uns. Wir haben keine Geheimnisse. Darf ich vorstellen? Mein Bruder Emanuel, genannt Bubi. Und deine Verwandten. Dein Schwager, Direktor Strasser. Dein Schwager, Karl, der wagemutigste Rennfahrer seit Ben Hur. Ben Hur ist gut, sehr gut. 5-mal geht er an den Start. Und dein Schwager Max. Angenehm. Na, nicht weinen, Bubi, Bubi, nicht weinen. Es ist erschütternd. Bubi. Als Mensch müsste ich jetzt tot umfallen, aber als Kavalier muss ich mich degradieren lassen. Darf ich bitten, Herr Baron? Und der Herr Generaldirektor Müller, Präsident der Vereinigten Kalkwerke von Pan-Europa. Einen Augenblick, Herr Generaldirektor, darf ich bitten, Herr Baron? Ja, halt! Im Moment, Herr Generaldirektor! Oniva! Was bin ich? Karl Hur. Was man alles werden kann? Wie du willst, Herkules. Was bin ich? Lass das. Die Sonne ist untergegangen. Du bist schön. Ach ja? Bis zur Kapelle. Oh, ich liebe diese Spätgotik. Nun, bleiben, Herr Generaldirektor, über Nacht? Was für Nacht? So was Reizendes, charmant. Dieses Kind im Manne. Au revoir, Herr Generaldirektor. Galoppieren los. Wohin reiten denn die? Die reitet nicht nur, die fährt auch. Automobil. Wink, wink. Mit der Peitsche? Auch das, Herr Generaldirektor. Was bin ich? Generaldirektor. Ich bin kein Generaldirektor. Ich bin Müller, Vertreter der Firma Hergt und Sohn. Bei Ihren Fähigkeiten könnten Sie Generaldirektor sein. Natürlich. Bei meinen Fähigkeiten. Natürlich. Meine Schuhe. Es wäre nur zu natürlich. Fähigkeit, Begabung, Genie. Aber, junger Mann, die Welt ist zu verlogen. Sie will belogen sein. Glück müsste man haben. Glück! Haben Sie nicht zufällig ein paar Schuhe gesehen? Was für Schuhe? Schuhe. Schuhe? Meine. Was geben mich Ihre Schuhe an? Laufen Sie nackt. Wie bitte? Ja, mit bloßen Sohlen. Das tue ich ja. Dann passen Sie auf, dass Sie in keine Reißnägel treten. Man dankt für Ratschläge, meine armen Zehen. Das gehen mich Ihre Schweißfüß an. Schweißfüß? Herr, das sind Zehen. Gepflegte Zehen. Polierte, rosige, zarte, zerbrechliche Zählein. Halt er sein loses Maul! Was will er wissen, was ich für Zählein habe? Ich? Schluss jetzt! Ich will jetzt Direktor Strasser. Aber sofort! Herr Generaldirektor! Ich bin kein Generaldirektor. Sie scheinen mich ja vergessen zu haben. Aber Sie werden sich schon noch erinnern. Garantiert. Aber natürlich. Der Herr Müller. Ja, der Müller von der Firma Hergt und Sohn. Nein. Diese Ähnlichkeit. Ja. Nein, da habe ich Sie jetzt verwechselt. Nein. Dasselbe markante Mienenspiel. Natürlich, aber natürlich. Finden Sie? Frappant. Frappant. Meine Schuhe. Darf ich Sie... Hier wird nicht geredet, hier wird bezahlt. Es dreht sich um jene 6 Kisten Sekt, geliefert am 17. Februar... Nein. Des vorigen Jahres. 15. Am 16. Bezahlen Sie ja oder nein? Ungern. Ja oder nein? Nein, aber ich bin natürlich bereit, Möglichkeiten zu erwägen. Ich lasse pfänden, Herr. Pfänden. Sie Defizit garantiert. Und dann lasse ich alles beschlagnahmen. Alles, das ist ein unsolider Begriff. Dann erstatte ich Anzeige wegen Betrug. Sie wollen sich selbst stellen. Mich selbst? Was soll das? Wieso? Ich kannte mal einen Generaldirektor, einen gewissen Müller. Der hat auch so nebenbei Autos verkauft und hat auch so nebenbei einen gewissen Strasser betrogen. Wann soll denn das gewesen sein? 3. März voriges Jahr. Was war das für Wagen? Ein rotbrauner. Ach, der Kleine. Ist klein oder nicht klein? Sie wollen erpressen? Ich könnte erpressen. Was verdienen Sie dabei? Nicht einmal 6 Kisten Sekt. Ich bin so oder so bankrott. Der Sommer war verregnet, zu Weihnachten blühte der Flieder, zu Ostern fiel Schnee, schlechter Schnee. Kein Wintersport, nur Grippe. Eine verseuchte Saison. Ich bin hier ja so vom Wetter abhängig. Hören Sie? Was? Wie es regnet? Pfingsten naht, wieder verregnet? Ich gratuliere. Sie haben ja einen außerordentlich vorteilhaften Vertrag mit dem lieben Gott. Solange die Baronin mitspielt, scheint die Sonne. Aber wie einer um sein Geld kommt, gibt es sogleich einen Wolkenbruch. Abgesehen vom Vertrag mit dem lieben Gott, sehen Sie denn nicht, wie schon das Gras zur Tür hereinwächst? Hm? Die Kräuter? Was für Kräuter? Mensch, Müller, sehen Sie nicht hier überall diese ungeheure Verwahrlosung, Einsturzgefahr? Man wagt ja kaum mehr Platz zu nehmen. Na. Es geht abwärts. Bankrott. Was? Oh. Was verdienen Sie dabei? Sie fallen vom Stuhl. Wird Ihnen so passen. Sie können es sich anscheinend gar nicht mehr vorstellen, dass jemand wirklich zugrunde gehen kann. Wirklich? Wirklich? Wirklich? So wahr Sie hier kauern. Ich kauere nicht, ich sitze. Ah! Was ist das? Ich kann nicht mehr auf. Es wird doch nichts gebrochen sein. Ja, so helfen Sie mir doch. Hernach, zuerst das Geschäft. Hernach? Ja, zuerst die Pflicht. Ich kann nicht bezahlen. Ich kann nicht aufstehen. Und ich kann nicht bezahlen. Irrtum und Betrug. Eine alte Ziege finanziert diesen Zirkus. Ja, diese sinnliche Aristokratin ist ja bekannt, stadtbekannt. Ich gebe nichts auf das Geschwätz der Leute. Ich bin verunglückt. Ich kann Ihnen lediglich versichern, dass sobald es meine Lage gestattet, das heißt bei günstiger Witterung, ich meine Schulden anfangen werde zu begleichen. Ratenweise natürlich, sonst müsste man sich ja gleich aufhängen. Wollen Sie mich hier liegen lassen wie einen überfahrenen Hund, ja? Hilfe! Hilfe! Hilfe! Ruhe, Ruhe, Ruhe! Sammlung, Herr Müller, Sammlung! Solch ein ausgewachsenes Exemplar und so brüllen wegen einer lumpigen Ratenzahlung. Meine Existenz! Strasser, ich habe das Gefühl, ich bin in zwei. Sie können das gar nicht beurteilen. Diese Ratenzahlung in Verbindung mit der Witterung. Meine Existenz! Nein, ich bin kein Hypochonder. Und betrogen habe ich sie auch nicht. Die Sache mit dem Auto, jedes Geschäft. Wenn ich mir nur nichts gebrochen habe. Kommen Sie. Setzen Sie sich. Und mit vollem Magen ist doch alles gleich viel leichter. Kellner! So kann ich unmöglich weiter, so hinkend. Ich hab ja auch Zimmer. Nur kein Geld. Aber Sie haben ein goldenes Herz. Sie Schwein. Lalelu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys meine Schuhe. Man ist ja sogleich ein anderer Mensch. Sie wünschen? Ich wollte fragen, ob ich Herrn Strasser sprechen könnte. Ein Frauenzimmer hier, das ich sprechen möchte. Mich? Wie sieht es denn aus? Geschmackssache. Klein, dünn, dick, stämmig. Ich weiß nicht, was du darunter verstehst. Dann muss ich nachsehen. Bitte. Strasser? Christine? Du! Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Lüg nicht. Der Herr Generaldirektor wollen supieren, dass mir keine Klagen kommen. Ja. Ja. Hoi. Hoi. Hohohoi. Warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Was für Briefe? Alle können doch nicht verloren gegangen sein. Doch, doch. Die Post ist so unzuverlässig. Lüg nicht. Nein, das ist ja alles nicht wahr, ist ja alles nicht wahr. Still. Verzeih mir. Bitte verzeih, dass ich soeben sagte, du lügst, aber ich bin so ängstlich geworden. Ich weiß ja, dass du nicht lügst, nie lügst, dass du nie die Unwahrheit sagst. Einmal, da habe ich einen Brief. Nein. Ich weiß ja, dass die Briefe verloren gegangen sind. Alle Briefe. Und dann hab ich sie vielleicht gar nicht abgesandt. Es ist, als hätte ich sie nicht geschrieben. Und die Post ist derart unzuverlässig. Warum gibst du mir keinen Kuss? Ich habe dir geschrieben, dass mein zweiwöchentlicher Sommeraufenthalt hier voriges Jahr nicht ohne Folgen für mich. Für uns. Du? Ja. Ja. Es war eine harte Zeit. Ich wurde abgebaut. Und hätte mir der liebe Gott nicht geholfen, wäre ich untergegangen. Ich weiß ja, du wärst zu mir geeilt, wenn du es auch nur geahnt hättest. Du, ich gehöre zu dir. Hier ist meine Heimat. In der Stadt friere ich nur. Ich werde die Wirtschaft führen. Oh. Wie ich dich liebe. Alles an dir, deinen Körper, mir wird immer kalt und heiß. Oh, pardon. Pardon? Sind Frau Baronin schon zurück? Nein. Noch nicht? So spät, bei dem Wetter. Das ist ein Orkan. Man wird die Behörde verständigen. Es wird doch nichts geschehen sein. Wo kann man hier telefonieren? Dort. Ah. Ja. Aber ob die Behörde sie beruhigt, das ist fraglich. Letztens da hat sich ein Auto überschlagen, aber die Behörde... Wie können Sie so reden, um Gottes Christi willen? Du, was ist das für eine Baronin? Ja. Ich habe doch gehört, dass hier eine Baronin wohnt. So. Du, der liebe Gott hat geholfen. Der liebe Gott, ich habe nämlich... Was? Später. Strasser, gib mir dasselbe Zimmer. Welches war denn nur das? Das weißt du doch. Nummer 11. 11, ja. Richtig. Das ist aber leider besetzt. Und selbst wenn es frei wäre, würdest du es nicht wiedererkennen. Wir haben es nämlich neu eingerichtet. Schöner? Vorteilhafter. Gib mir irgendein Zimmer. Na komm. Keine Verbindung. Grotesk. Grotesk. Es wird doch nichts geschehen. Jedes Auto überschlägt sich ja nicht. Ober, wie kann es sein, dass man keine Verbindung bekommt? Wohin? Mit dem Telefon, meine ich. Das Telefon ist leider verdorben. Ja, so muss man es reparieren. Gott, es ist schon seit Wochen in Unordnung. Haben Sie nicht irgendwo eine Speisekarte gesehen? Was, ich? Herr Generaldirektor wollen nämlich frühstücken. Zustände? Den Strasser brauche ich. Wo kann ich einen Strasser haben? Aber nicht so teuer. Ein Stück Strasser? Heiliges Dromedar. Hat euch denn alle der Schlag gerührt, ihr Bolschewisten? Oh, Bolschewisten? So. Mandrill. Wo steckt der Strasser? Wo? Gorilla! Ist mir nicht bekannt, wo die hochwohlöbische Direktion sich derzeit herumtreiben. Hier muss sie her. Daher. Hierher. Daher. Hierher. Daher. Gott, du bist schon wieder betrunken. Empörend. Es ist empörend. Ein berauschter Chauffeur im Orkane. Zuchthaus, jawohl. Jetzt wage ich es nicht mehr konsequent zu denken. Frau Baronin liegen in der Karosse und betonen, dass die Direktion sie auf den Händen herauftragen müsste. Was bedeutet das? Wir sind umgekippt. Um Gottes Christi, Wilma, mein Kopf. Chauffeur, ist sie verletzt? Leicht? Schwer? Frau Baronin sind besoffen. Wie kann man auch nur? Wir haben nur unseren Gaumen benetzt. Im roten A. Im bleichen Bock. Ja, weiß der Satan wo. Aber die verträgt ja nichts. Deine Schwester ist, was Alkohol anbelangt, eine Missfehlgeburt. Nach dem vierten Glas hat sie schon gesungen. Und dann hat sie die Kotflügel voll gespien. Sie kommt. Quatsch, vorgestern ist sie auch nicht gekommen. Heute kommt sie. Mit dir? Wasser? Herkules. Es geht mir so miserabel. Mein Leib. Sag, liebst du mich? Ja. Meine Seele auch, nicht? Deine Seele auch nicht. Ach, ist das schön. Du Schöner, du Großer, du Starker, du Siegfried. Die Sterne stehen am Himmel. Durst. Ist das die Sehnsucht? Nein! Das ist Durst. Pfui, das war ich sie, das sentimental war. Das ist die Liebe, Gretchen. Ich schäme mich. Das ist Durst. Die, komm, wir gehen. Die Liebe. Die dumme Liebe. Bubi. Die Bubi-Kopf. Bubi-Kopf, weißt du? Komm in mein Zimmer. Kanzler, Prälat Ignaz Zeppel gab den Schießbefehl. Hunderte Tote vor dem Justizpalast! Ja. Hey. Hunderte Tote vor dem Justizpalast! Garçon! Ha! Da liegt dir die Speisekarte. Seltsam, was man alles sucht. Sagen Sie, haben Sie Krücken? Krücken? Kennen Sie keine Krücken? Krücken! Richtige Krücken, solche! Ich habe mir nämlich das Bein gebrochen. Das Schienbein, das Knie, den Knöchel, die Knöchel. Und jetzt kann ich nicht laufen. Sie wollen mit Krücken laufen? Interessant. Wieso? Sie werden auch mit Krücken nicht mehr laufen. Tatsächlich? Na, selbstverständlich. Haben Sie auch keine, auch keinen Rollstuhl? Rollstuhl? Nein. Aber Krücken haben wir. Krücken? Ja, solche richtige. Ja, aber Sie haben doch soeben gesagt... Ich habe gesagt, dass Ihnen Krücken nichts nützen dürften. Aber ich habe nicht gesagt, dass wir keine haben. Wir haben Krücken. Da war damals ein Herr, Zimmer 15, hier zur Erholung. Der ging auf Krücken und trug ein eisernes Korsett. Der war seinerzeit im Weltkrieg ziemlich verwundet worden. Shellshock. Shellshock? An der Nordfront. Unsinn, es gab doch gar keine Nordfront. Junger Mann, Sie beherrschen ja die vaterländische Geschichte famos. Gott, damals war ich noch keinen Meter hoch. Und was ich in der Schule gelernt habe... Das habe ich sofort vergessen. Kurzum, als jener von uns ging, brauchte jener seine Krücken nicht mehr. Er hat sich nämlich ersäuft. In dem Weiher, dort drüben, weil er unheilbar war. Seine Krücken hat er uns vermacht. Und wir haben seine Krücken auf den Speicher gestellt, aus Pietät sozusagen. Als Erinnerung an große Zeiten. Das waren sie. Bei Gott, ein Volk in Waffen! Ihr jungen Hunde müsstet mal ordentlich gedrillt werden, das tut Not! An welcher Front standen Sie? Fragen Sie nicht so unverschämt. Ich verbiete mir das! Soll ich nun die Krücken bringen? Bringen Sie mir Schweinebraten und Röstkartoffeln mit Gurkensalat. Marsch, marsch. Wir haben keine Röstkartoffeln. Keine Röstkartoffeln? Dann Bratkartoffeln. Wir haben auch keine Bratkartoffeln. Wir haben nämlich überhaupt keine Kartoffeln. Gut, dann... Wir haben auch keinen Gurkensalat. Skandal, dann bringen Sie Rotkraut. Wir haben aber auch keinen Schweinebraten. Das ist zu viel. Eher zu wenig. Zu viel. Viel zu viel. Keine Kartoffel, keine Gurke, kein Schwein. Herr Müller. Kein Schwein. Was haben Sie? Sie laufen ja. Das geht Sie nicht an, Sie. Ich frage, was bekommt hier der, der Hunger hat? Zeigen Sie mir keine Speisekarten. Nur geben Sie mir was zum Fressen. Was haben Sie? Was haben Sie? Die Wahrheit. Da muss ich erst nachsehen. Herr Generaldirektor. Irrtum, Baronin. Ich bin kein Generaldirektor. Oh. Inkognito? Mein Name ist Müller. Von der Firma Hergt und Sohn. Weinlieferanten und Hoflieferanten gegründet 1678. Ach, charmant. Sie werden mir immer charmant. Das haben Sie ja charmant ausgeklügelt. Und ich will Ihren Willen tun, Hören Sie, großes, dickes Kind, Ihren Willen tun, aber nicht falsch verstehen. Wir wollen auf unseren Willen trinken. Mit Sekt, los, los, mit Sekt. Ach, der Wille versetzt bekanntlich Berge, wenn es sein muss. Ich hätte ja ursprünglich ein Mann werden sollen. Ich wäre ein Cäsar geworden oder ein Nero. Quo vadis, Herr Generaldirektor? Jetzt nicht! Sekt! Sekt! Also. Ach, oh, aber nicht den von Herkt und Sohn. Bleh. Das ist eine faule Firma. Ganz meine Meinung. Dass man in diesem Hause nichts anderes ausschenkt als Jauch in Butellen. Warum trinken ja auch Generalgeschäftsreisende meistens Wasser? Wollen wir eben mit Jauch auf unseren Willen trinken? Pupille! Pupille! Also, zusammen, Salut! Zusammen die Tische, zusammen! Ich lade ein, jawohl! So, ach, ja, Sie sind mein Gast, Herr Generaldirektor! Still! Oh, ist das die Sehnsucht? Still! Oh. Ein Choral zieht durch meine Seele, diese Silben aus einem anderen Reich. So sollten wir singen. Nur nicht singen. Schwätzt die immer so viel, wenn sie besoffen ist? Sauf, auf dass du Generaldirektor wirst. Ihr habt doch schon gar keinen Sinn für Poesie. Was? Ich verblöde nie. Es ist Fernmusik. Also ich finde den Sekt recht ordentlich, oder? Oder. Außerordentlich. Heiliger Himmel, du lebst ja auch noch. Was doch die Medizin vermag. Dieser Kopf. Wieder wackelt. Halt, halt! Dass du ihn nicht verlierst. Du... Die Würfel sind gefallen. Aber das Urteil wird erst knapp vor 12 verkündet. Sonst geht die Spannung flöten. Und ich hasse Langeweile. Eine Sensation muss das werden. Sie sind ein Original, Baronin. Nicht wahr? Darf ich bitten? Nimm Platz, du Sensation. Zum Wohl. Müller! Emanuel Freiherr von Stetten, genannt Bubi. Grün ist die Hoffnung, Schwager. Ex. Ex. Ach, was ist denn denn? Was hat er denn schon wieder? Dass du parierst! Dass du parierst! Kreuzige mich, aber verlange nicht von mir, dass ich mit Kellner und Chauffeur an einem Tische trinke. Oh, ist doch kein Kellner, das ist doch kein Chauffeur. Das sind standesgemäße Personen. Scheinen nur so zum niedrigen Volk zu gehören, weil sie Pech hatten. Der eine ist Ästhet, der andere Plantagenbesitzer in Portugal. Und der dritte ist Star und Offizier. Jawohl, die gehören in die Salons. Pech kann jeder von uns haben, auch du. Bedenke. Ja, jeder von uns. Emanuel, ich appelliere an dein Standesbewusstsein, an deine Güte und an deine Ritterlichkeit. Auf das Wohl, meine Herren! Ah, bravo! Bravo! Au! Plärr nicht, Sauf! Ich komme nach, Baron, ich komme nach! Es scheint dir Schicksal zu sein, alles zu versäumen. Mein Leib! Mein Leib! Hinaus! Nein! Du! Mein Bruder, Baron, mein Bruder war der einzige Bürgerliche im Offizierskorps seines Regiments. Wäre nämlich ich der Älteste von uns Drillingen, wäre heute ich Rittmeister, selbstredend AD-Baron. Man kann doch nicht dem Volke, wenn man im bunten Rock des Königs schwor... Schluss jetzt mit dieser Drillingsviehzucht. Tja, jetzt habe ich den Strasser ganz vergessen. Wo ist denn dieser Strasser? Der Strasser! Wo ist der Strasser? Hat niemand den Strasser gesehen? Doch, doch, ich. Ja, dann sprich doch, sprich. Nein, ich möchte lieber Diplomat bleiben. Also. Vorsicht soll nämlich die Mutter der Weisheit sein. Jeder Weisheit. Sie schweigt. Ja, aber ich möchte es den Herrn hier schon gerne erzählen. Ich trau mich nicht. Mal sehen, wer der Mutigste ist. Ich. Oh, ja. Was soll das Getuschel? Keine Geheimnisse unter uns. Der Strasser ist mit einer hübschen... Blondine? Mein Schwager Strasser hat besagte Blondine umarmt und geküsst. Dass es knallte. Vor ungefähr einer Stunde. Und seit dieser Stunde wurde er nimmer gesehen. Ja. Ist das wahr? Na, Pupille. Der Strasser! Dein kleines Blümelein. Und das heißt Erika. Heißt von 100.000 kleinen Blümelein. Wird umschwärmt Erika. Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit. Sarter Dunsten strömt im Blütenkleid. Strasser! Hat's geknallt! Geknallt oder nicht geknallt, es wird einem allmählich alles egal. Ja, dir, aber mir nicht. Du, weder allmählich noch plötzlich, nie kusch! Du gehörst mir! Ich hab dich gekauft! Ich kauf dich jeden Tag! Ich hab bezahlt! Hört! Ich bezahle! Schmeiß dich hinaus! Sofort! Oh, oder ist das am Ende gar keine Hure? Doch, das ist eine Hure und ich hätte sie sofort hinauswerfen sollen, aber ich habe ein goldenes Herz. Nicht wahr, Herr Müller? Ein goldenes Herz hat er. Was hat er denn? Ich bitte um Hilfe. Ich kann gar nicht mehr denken vor lauter Pech. Was hat er denn? Was hat er denn? Hm? Ada, ja. Die Treue ist kein leerer Wahn. Nein. Ich pflichte dir begeistert bei. Seit wir einander kennen, seit diesen herrlichen 3 Monaten, blieb ich dir treu. Aber was vor ungefähr einem Jahre, was vorher? Er interessiert mich nicht. Vor uns die Sintflut. Ich danke dir, dass du meiner Meinung bist. Du bist meiner Meinung. Hast du verstanden? Ihr seid alle meiner Meinung. Oberfell! Es gibt nur eine Meinung. Ich sehe alles doppelt. Ich bitte um Hilfe. Ich bitte um Hilfe! Erinnert ihr euch? Rosa-rot und himmelblau. Und bis vor ungefähr 5 Wochen noch alle 3 Tage 4 Seiten. Ja, was sind das für Seiten? Ihr habt sie doch alle gelesen. Richtig. Rosa-rot und himmelblau. Der Kitz. Ja, das habe ich ganz vergessen. Ja, ich auch. Fast. Aber dann erschien die Verfasserin. Krach! Bumm! Ah, Herkules! Moment! Ist das die? Ja. Ja? Das ist die! Das ist die! Man gratuliert! Papa! Papa! Das ist ja charmant! Das ist eine charmante Episode! Ach, armer Strasser, armer! Oh, du! Kannst du mir die Ohrfeige verzeihen? Ja? Kannst du nicht? Kannst du sie ungeschehen machen? No. Aber einen Kuss will ich haben. No. So viel ein Nicht-Eingeweihter aus all dem entnehmen kann, dreht es sich um eine Alimentationsangelegenheit. Wie war das Wort? Erraten, welch Scharfsinn. Und? Ich habe gesagt, vielmehr, ich gab ihr zu verstehen, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben will. Aber sie hat nicht verstanden, dass wir einander entfremdet sind. Sie hat tremuliert und gelogen. Unglaublich gelogen. Sie hat zum Beispiel behauptet, ich hätte gar keine Briefe erhalten. Unglaublich. Das ist ja das Letzte. Sie will den Mann. Das bin ich. Sie will ein Hotel. Das ist dies hier. Und sie will Frau Hoteldirektor werden. So läuft der Hase. Heilige Dreifaltigkeit, Weib, Kind und Pleite. Ich dachte, Baronin bezahlen. Sie Schalk. Ich finanziere keine Familien. Also scheint es eine gefährliche Erpresserin zu sein. Genau. Das ist es genau. Der Herr Generaldirektor hätte da nur mal diese Briefe, diese verschlagene Sentimentalität. Mein innigst Geliebter, mein Alles, du kamst diese Nacht im Traum. Das Leben ein Traum. Sie sollten mal austreten. Diese Nacht im Traum zu mir und hast dich über mich gebeugt. Das Kleine schläft gerade. Warum schreibst du mir nicht täglich? Stündlich lächte ich nach Nachricht von dir. Ich liebe dich doch und ich habe Sehnsucht nach dir. Nach einem Heime. Ja, so ist es, nach dem Hotel. Zur schönen Aussicht. Verzeihung, Knabe oder Mädchen? Zwitter. Sie sollten mal austreten. Wo haben Sie nur diese unmögliche Person aufgegabelt? Das Schicksal ließ mich ihren Weg kreuzen. Wie hochdeutsch. Sie blieb 14 Tage zur Erholung. Im Mai Stenotypistin oder irgendetwas in einem Warenhaus. Schon faul. Ich war auf die Saison angewiesen. 80% der Frauen sind unterleibskrank. Na, und dann erst die gewöhnlichen Mädels, so aus den ärmeren Schichten. Sie verstehen mich, Baron. Ist Syphilis eigentlich heilbar? Na, Prosit. Gesundheit. Berufstätige Frauen unterhöhlen das bürgerliche Familienleben. Die Moral! Man handelt oft unüberlegt. Ich leere mein Glas auf die gute alte Zeit. Nach Büroschluss, da suchte man sich einen netten, süßen Käfer und dann diese Walzer aus Wien. Der Kaiserstadt. Für ein warmes Abendessen war alles zu haben. Und hernach lüftete man sein Barett. Adieu, allez, marché, galoppé. Sie sollten mal austreten. Damals waren Sie ja noch dankbar dafür. Dankbar. Heute aber nur nichts arbeiten, aber soziale Einrichtungen. Frech und faul, lauter Gewerkschafter. Ehrlichkeit und Pflichtgefühl haben unser Vaterland verlassen. Alter, erholen Sie sich nur! Skandal! Ja, der Prolet will sich heute schon erholen. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Das stimmt. Ordnung muss her. Und Zucht. Und der starke Mann. Seinerzeit, da haben wir es ja auch die Weiber am tollsten getrieben. Aber ich gab kein Pardon. Ich nicht. Aber selbst drei dieser Fuhren niedergeschossen. Im Kriege? Nach dem Kriege. Ich dachte, hier stehe ein Pazifist. Für den äußeren Feind? Sie kommen mir sonderbar vor, junger Mann. Zur Sache, wenn ich bitten darf, ich habe einen inneren Feind. Legt an, Feuer! Rührt euch! Was soll ich denn tun? Tja, wenn ich raten soll, dann muss ich berichten, wie es bei uns üblich war. Wir haben nämlich seinerzeit auf der Universität zwei Kommilitonen vor dem Alimentezahlen gerettet. Den Grafen Hochschlegel und den Baron Krottenkopf. Es bleibt natürlich unter uns. Der Hochschlegel, der ist verwandt mit diesem Kohlenmagnaten und der Krottenkopf ist dieser berühmte Rennstall. Die beiden spielen ja auch. Ja, kurz und gut, die beiden hatten je eine Liaison, die nicht ohne Folgen blieb. Und da haben wir sie gerettet, indem wir klipp und klar behauptet haben, wir hätten auch etwas mit den Mädels gehabt. Sie verstehen mich? Ja, irgendetwas stimmt doch immer. Ja, das Leben ist zu eintönig, um nicht zu sagen langweilig. Sieh, das ist mein Ei. Das stimmt doch gar nicht vor Gericht. Wir haben sie schon so eingeschüchtert. Der einen haben wir mit der Kontrolle gedroht. Da hat sie aber zum Rückzug geblasen. Fluchtartig, was? Ja, davor haben diese kleinen Mäuschen doch eine Höllenangst. Die andere, die hat dann, glaube ich, später ihr Kind umgebracht. Pfui, Bubi. Nicht unappetitlich. Ja, du hast aber eine rege Fantasie. Man könnte doch einige Millionen Menschen vernichten. Wir haben ja Überbevölkerung, nicht? Ja. Wo man hintritt, schnauft ein Mensch. Wir brauchen einen neuen Krieg. Und Kolonien. Nein, ich verzichte auf Kolonien. Sie könnte jeden Moment hierher kommen. Sie wollte sich nur die Händchen waschen und dann will sie die Leitung übernehmen. Die Leitung! Ja, ja. Also so etwas, das muss aber genau geplant werden, damit keiner aus der Rolle fällt. Und das Stichwort, ja, das war nämlich Theater. Theater? Das war richtiges Theater damals, vom Krottenkopf raffiniert einstudiert. Also ich wundere mich heute noch über unser Talent. Na ja, bitte Sie als anerkannter Mime, Sie müssen berücksichtigen, dass wir nur Laien. Ja, also gut, pst, damit niemand unsere Komödie stört. Wo? Nein! Nein! Im Tabak. Was? Wieso in die Finsternis? Ja. So, und jetzt alle fort? Ja. Nur der bleibt zurück. Wer, ich? Ja, frag nicht so untalentiert. Talentiert, Bubi! Du bist ein Genie. Du verdienst das ewige Leben. Eine Frage noch. Eine Frage. Wo hat die das Muttermal? Ah, ja. Schräg rechts. Ah. Von mir aus oder von ihr aus? Von uns aus. Ha, sympathisch. Herr Generaldirektor. Baronin. Bitte. Wir gehen jetzt raus, wissen Sie? Oh, und da werden wir ein bisschen vielleicht schlunzen. Halt! Ich tue nicht mit. Bist du verrückt geworden? Nein. Ich habe schon einmal geschworen und ich fürchte, ich werde wieder schwören müssen. Schwörst du mir, dass ich nicht wieder schwören muss? Ich dachte, du würdest mich holen. Ich habe am Zimmer gewartet. Du weißt doch, dass ich mich fürchte. Nein, das weiß ich nicht. Aber ich habe es dir doch zuvor gesagt. Und du hast es schon vergessen? Ich habe ein ganzes Hotel im Kopf. Hast du dich sehr gefürchtet? Warum bist du nicht gekommen? Ich kann nicht bleiben. Setz dich und guten Appetit. Sie haben Sie kein anderes Tischtuch? Dieses verdirbt den Appetit. Leider. Wir haben nur wenige weiße Tischtücher und die sind verdreckt. Ja, man könnte zwar auch Betttücher, aber die sind zerfetzt und verdreckt. Da wir nur unruhige Übernachtungen haben, alle unsere Gäste leiden nämlich unter Alpdrücken. Kommt er bald wieder? Der Herr Direktor. Jetzt ist er fort, Christine. Ja, er ist fort. Ganz fort. Jetzt ist er fort. Sozusagen fort, Christine. Wer? Der Herr Direktor, Christine. Jesus Maria Josef, setz dich. Ich muss nämlich ja einschalten, dass ich meinen Beruf verliere, wenn die Direktion erfährt, dass... Man hat es nämlich nicht leicht, das liebes Homer. Oh, und ob ich dich erkannt habe, zuvor. Aber als Kellner muss man ja selbst die edelsten Empfindungen, wie zum Beispiel Eifersucht, ersticken. Will man ja weiter Kellner bleiben, was man ja muss. Oh, Christine, hast du denn all die holden, heißen Stunden vergessen? So rede, sag, sprich. Schweig, still. Verzeihung, Gnädigste, dass ich mich an Ihrem Tische niederlasse. Aber ich muss Sie leider belästigen, da ich, wie Sie sich ja selbst überzeugen können, nirgend anderswo einen Platz finden kann. Pardon. Ich bin froh über meine Unfähigkeit. Pardon. Ich sagte soeben, ich sei froh über meine Unfähigkeit. Über die Unfähigkeit nämlich, anderswo einen Platz zu finden. Pardon. Jetzt sind wir allein. Jesus! Es ist alles vergänglich und das tut weh. So schrecklich weh, Christine! Noch vor 4 Stunden hätte ich den auf Pistolen gefordert, der es gewagt hätte zu behaupten, dass du die Direktion umarmst. Maria! Chauffeur? Was wollen Sie? Herr Baron möchten mal nachsehen. Die Vierradbremse hat sich den Magen verstimmt. Und die Kerzen brennen, als wäre es Weihnachten. Bald explodiert der Tank. Halt! Na du! Lassen Sie die Dame los! Christine! Um Gottes Willen! Hilft! Sie sind entlassen, Sie Subjekt! Man wird doch wohl noch eine alte Bekannte begrüßen dürfen. Hinfort, verlogener Bandit! Ho, ho, ho, ho! Christine! Christine! Christine! Die Erotik, Sie Herr Baron, kennt keinen Standesunterschied, vorausgesetzt, dass ein Auto vorhanden ist. Da wiegen andere Unterschiede. Solider Brustumfang und so, hm? Chrysantheme? Papst Pius der XII. Beschloss Konkordat mit... Na was? Was hat sie denn? Still, still! Es gibt auch Simulanten. Bekanntlich, ja. Und übrigens, sie heißt doch nicht Chrysantheme, Herr, sondern Christine. Blume bleibt Blume. Chrysantheme bleibt Chrysantheme. Ich kenne doch die Chrysantheme. Ich bezweifle, dass sie simuliert. Drei, vier, fünf, sechs. Wer hat mich niedergeschlagen? Wer? Mein bist du. Du, mein höchstes Glück. Es dürfte zu furchtbar sein, die Nichtigkeit des höchsten Glücks zu sehen. Nicht so, nicht so sein, nicht du so sein. Wie? Du bist nicht so. So wie du denkst. Ich kenne dich ja. Ich kenne dich wie mich. Wenn ich nur wieder klar denken könnte. Wer? Wann? Wie? Strasser? Strasser, wo bin ich? Auf der Flucht? Die Polizei. Rette mich! Die Polizei behauptet ja, ich hätte unser Kind zur Seite. Sie behauptet, ich hätte unser Kind dafür zerstückelt und die Zeitung... Großer jüdischer Gott! Das ändert die Situation. Jetzt bin ich aus der Rolle gefallen. Das Stichwort! Das Stichwort! Das Stichwort! Na, gute Nacht. Nein, da keine gute Nacht. Dieser Traum, dieser entsetzliche Traum. Traum? Warum war das? Nur... ein Traum. Aber es hätte Wirklichkeit werden können. Psychoanalytisch hochinteressant. Ich war unschuldig, aber alle standen gegen mich, vor allem die Not. Oh, ich drehe mich, ich drehe mich noch. Ich bin das Drehenstrasser. Fasse dich. Du bist lediglich in Ohnmacht gefallen. Du hast das Bewusstsein verloren, weil du ausnahmsweise der Wahrheit begegnet bist. Was ist die Wahrheit? Oh, könnte man nur einfach so in Ohnmacht fallen. Aber ich bin dazu verdammt, alles bei Bewusstsein zu verdauen, zu sehen, zu hören, wie die Gedärme arbeiten. Der absolute Hölderlin. Wer ist Hölderlin? Wer ist das da mit den Blumen? Du kennst ihn. Nein. So kennt er dich. Nein! Christine! Wir kennen uns nicht, mein Herr. Du kannst alles zugeben. Es ist alles an den Tag gekommen. Nein, nein, wir kennen uns nicht, du, der irrt dich. Still! Christine, lasst also Chrysanthemen sprechen. Blumen lügen nämlich nie. Die Liebe ist eine Blume und unsere Chrysantheme blühte im Verborgenen. Kaum glaublich, schier unglaublich, aber ich habe um eine Chrysantheme mein Brot verloren. Brot verloren. Träume ich? Chrysantheme, trockne und presse diesen Strauß zum Gedenken an deinen dich liebenden Emil Krause aus Chemnitz. Mein Gott, wie blöd. Wenn Emil improvisiert, schlimm. Träume ich das? Nein. Nein? Nein? Aber auf alle Fälle trifft es mich zutiefst. Da drin, dass du mich mit meinem eigenen Oberkellner betrogen hast. Du sprichst Chinesisch. Sind wir in China? Nein. Zur schönen Aussicht. Und ich spreche Deutsch. Kerndeutsch. Höre, ich habe schon des Öfteren den Verdacht gefasst. Aber oh, wie war ich feig und wich dem ungetrübten Aug der Wahrheit aus. Pfui. Wie gemein. Ja, die Wahrheit ist immer gemein. Wie anders du aussehen kannst. Nein, wie anders. Jetzt erst sehe ich. Was? Dass die Recht behalten, die mich warnten. Vor der Wahrheit? Nein, vor dir! Man hat dich gewarnt. Ja? Wer? Alle! Aber ich kann nicht, ich kann es nicht glauben. Du, ich bin nur meinen Gefühlen gefolgt, der inneren Stimme, dem Herzen, das nie trügt. Ich habe ein goldenes Herz. Es flüstert in mir. Wir zwei, wir sind von der Vorsehung füreinander bestimmt. Flüstert. Bei dir vergesse ich mich selbst. Füreinander bestimmt. Du hast die Vorsehung belogen. Ja, du! Schamlos belogen. Das ist ja alles gar nicht wahr. Alles verlogen. Du vor allem. Ich habe ja gar kein Kind. Gar kein einziges. Ja, oder möchtest du es leugnen, Weib? Dass während ich dir zu Füßen lag, du über mein Haupt hinweg und hinter meinem Rücken umeinander gebuhlt hast. Das ist nicht wahr. Nein! Darf ich bitten, Herr Baron? Ja, kein Skandal. Was kümmert solch ein Herz? Das Wort Skandal. Solch ein Herz schlägt auf den Tisch. Tabula publico, coram rasa. Solch ein Herz würde auf der Stelle blind umfallen, bevor es dir, ja dir, du Schlange, auch nur in Gedanken sündigte. Und du, die Blumen, der Chauffeur, das Auto, zu dritt, das Tabaret, zu viert, zu fünft. Ja, und wenn es 100 gewesen wären, ich stelle mich schützend vor eine Dame und bleibe Kavalier bis zum letzten Tropfen. Es waren keine 100. So waren es 5. Was war das mit dem Tabaret? Ich kenne kein Tabaret. Darf ich bitten, Herr Generaldirektor? Du kennst kein Tabaret? Kennst du mich? Na, tu mal nicht so vom Mond importiert. Hier hast du nichts verloren! Willst du einen biederen Bürgersmann, einen kreuzbraven Geschäftsmann, meinen Schulkameraden Strasser in Unkosten stürzen? Aushalten willst du nicht lassen! Aushalten! Nur nicht arbeiten! Was? Wie? Bin ich wahnsinnig geworden? Hilfe! Wer hilft Nutten? Kein Aas, kein Gott! Was macht denn das Muttermal? Das Muttermal? Oh, da wird ja wer bleich und blass. Ja, das Muttermal. Das Muttermal. Rechts, schräg unten. Von mir aus. Was für Muttermal? Lüg nicht, Nutte! Lassen Sie mich los! Ich habe kein Muttermal! Sie, sollte ich mich geirrt? Du Rindvieh. Ja, na, freilich. Nein, Sie haben kein Muttermal, natürlich. Muttermal! Ist alles ganz anders! Ist alles ganz anders! Es handelt sich hier nicht um das Muttermal. Es handelt sich hier vielmehr darum, dass nach dem Gebote der Redlichkeit du nicht von mir verlangen, nach all dem, was hier geschah, du nicht von mir verlangen, dass ich mein Geld, das ich gar nicht habe, für irgendein Kind. Es dreht sich hier nicht um Geld. Quatsch! Ich hasse Illusionen. Nicht um Geld, sondern... Würden mich die Hirten werden vielleicht ausreden lassen. Ich wollte alles, was ich besitze, dem Mann geben, dem ich mein Herz gab, dem Vater des Kindes, alles. Vielleicht dachte ich an frühere Zeiten. Ich wollte helfen. Sonst nichts. Ich wollte dieses Hotel zur schönen Aussicht verbessern, vergrößern und neu möblieren. Mit was denn? Ich habe 10.000 Mark. Ist das wahr? 10.000? Betrag. Betrug. In den Briefen stand nichts von Kummer und Elend und ins Wasser 10.000 Mark. Das ist erstunken und erlogen. Still! Ich wäre ins Wasser gegangen. Hätte sich nichts geändert. Hast das große Los gezogen. Vielleicht. Wie dumm! Der typische Roman. Im Herbst wurde ich abgebaut. Und ich hätte noch gestern nicht einmal das Fahrgeld hierher gehabt. Und ich wäre noch gestern vielleicht gar ins Wasser gegangen, hätte mir nicht der liebe Gott geholfen. Was verstehst du unter lieber Gott? 10.000 Mark. Ich habe dir erzählt, dass ich eine Doppelweise bin. Mein Vater fiel in Verdun und meine Mutter starb in der Inflation, aber... Ich hatte eine Tante in St. Gallen, die hinterließ mir 10.000 Mark, zahlbar, wenn ich volljährig bin. Ich wurde am 14. März geboren, also wurde ich gestern 21 Jahre alt. Warum hast du mir das nicht gleich anvertraut? Was? Das mit dem lieben Gott. Wolltest mir gratulieren. Na, wir wollen doch immer schön bei der Wahrheit bleiben. Ich hatte Angst vor der Wahrheit. Angst vor dem Geburtstag. Angst vor dem lieben Gott. Ist das nun dumm oder gemein? Minderwertig. Du wolltest als Bettelkind gefreit werden. Du Kitsch! Ja, das wollte ich. Rosa, rot und himmelblau. Jetzt ist es mir, als hätte ich nie daran gedacht, die schöne Aussicht neu zu möblieren. Jetzt lache ich über mich selbst. Ja, triumphiere nur. Das ist ein trauriger Ruhm. Minderwertig. Entschieden. Ich habe alle Briefe erhalten. Die Post ist zuverlässig. Jetzt muss ich fort. Wann fährt der erste Zug? Wohin? Fort! 5:07 Uhr. Danke. Ich begreife das nicht. Ich begreife das nicht. Komisch. So ein Zufall. Komisch. 10.000? Das ist kein Zufall. Das ist Glück. Das ist der liebe Gott. Mit 10.000 ist man Millionär. Ist das so viel Geld? Sie Kind. Ich hatte mal 10.000. In Portugal? Was soll das schon wieder? Der Zufall ist eine eigenartige Einrichtung. Eigentlich undramatisch. Aber man trifft ihn trotzdem. Ab und zu. Wenn man bedenkt, wie man sich um 6 Kisten Sekt raufen muss. Man darf gar nicht denken, man könnte leben. Mehr als das. Man könnte aufatmen. Als Millionär könnte man auf den Himalaya, nach Bali und Berlin, über den Ozean fliegen, Krieg führen, ja sogar Frieden stiften. Wann geht der Zug? Nach Paris. Nach Chemnitz. Nach Chemnitz? Nach Kalkutta! 5:07 Uhr. Es wäre Pflicht, die Dame zu wecken, damit sie den Zug nicht versäumt. Die Dame hat es zwar nicht befohlen, aber die Pflicht. Ich werde wecken. Ich. Das Personal, auf das ist kein Verlass. Und die werten Gäste darf man nicht bemühen, nicht wahr, Herr Generaldirektor? Pardon, aber ich bringe kein Opfer, nachdem ich ohne dies nicht schlafen kann. Der Mond! Damals schien der Mond, voll Sehnsucht und Sinnlichkeit. Wo blieben all die heißen Stunden, die herrlichsten Stunden meines Lebens? Oh. Was für Stunden? Kavalier schweigt. Was für Stunden? Mein Herr, Vater sein ist ein gewaltiges Problem. Ein Fragezeichen. Apropos Fragezeichen. Bekannt kommt sie mir vor. Verteufelt bekannt. Wen der Beruf zu reisen zwingt, der weiß nie, wo er sein Kind findet. Hölderlin? Ich liebe Kinder. Über alles. Nun, ach, wenn ich nur nicht so erschlagen wäre. Nun, hast du die Hure hinausgeschmissen, ja? Charmant. Ach, ich habe ja leider nur den Anfang erlebt, weil dann bin ich süß entschlummert, aber ihr seid Künstler. Charmant. Ach. Schade, dass ich so müde bin. Oh, danke, dass du sie hinausgeworfen hast. Ein gutes Gewissen ist ein sanftes Ruhekissen. Gute Nacht. Komm, mein Schatz, komm. Ich liebe Kinder. Die Republikaner verwehren 15.000 jüdischen Kindern die Einreise in die USA.